Ihr hört Framats musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Mit Curtis Mayfield, The Carpenters, Boogaloo Jones, The Who, The Rolling Stones, Reverend Robert Wilkins, Willis Gartertail Jackson, George Harrison, The Voices of East Harlem, Ricky Lee Jones, Albert Ayler und O'Donnell Levi. Just begun to live. White lace and promises, a kiss for luck, and we're on our way. before the rising sun. We'll fly. There's so many roads to choose. We'll start out walking and learn to run. And yet it's just begun. Sharing horizons that are new to us. Watching the signs along the way. Talking it over, just the two of us. Working together day to day. Together. And when the evening comes, we'll smile. There's so much of life ahead. We'll find a place where there's room to grow. And yet we've just begun. Sharing horizons that are new to us. Watching the signs along the way. Talking it over, just the two of us. Working together, day to day. Together. Together. And when the evening comes, we'll smile. There's so much of life ahead. We'll find a place where there's room to grow. And yet we've just begun. We've only just begun. We've only just begun. Just begun to live. White lace and promises. A kiss for luck and we're on our way. We've only begun. Before the rising sun. Place where there's room to grow. And when the evening comes, we smile so much of life ahead. We'll find a place where there's room to grow. And yes, we've just begun. We Only Just Begun, das trifft auch auf diese Sendung zu. Ursprünglich nur als Musik- und TV-Werbejingle für eine Bank gedacht, wurden die Carpenter-Geschwister Karen und Richard eben genau auf diese Fernsehwerbung aufmerksam und fragten beim Autorenteam Roger Nichols und Paul Williams nach, ob es denn eine komplette Version des Liedes gäbe. Das war zwar nicht der Fall, dem wurde aber schnellstens nachgeholfen. Im August 1970 nahmen die Carpenters ihre Version davon auf. Ende des Jahres war »We Only Just Begun« ein Hit. Doch zuvor hörten wir eine Instrumentalversion von 1973 vom Gitarristen O'Donnell Levy mit Charles Covington an der Orgel, produziert von Sonny Lester für das Label Groove Merchant, und auch Soul-Sänger und Gitarrist Curtis Mayfield spielte das Lied 1971 live ein. Musikalisch geht es weiter mit einem weiteren Gitarristen, Boogaloo Jones, No Way von 1971. Thank you. Jones. An der Gitarre hörten wir auf No Way Grover Washington am Tenorsaxophon, Bernard Purdy am Schlagzeug und den nicht ganz so bekannten Organisten Sonny Phillips, der aber immerhin 7 eigene Alben zwischen 1969 und 77 veröffentlichen konnte, sowie auf Platten der Saxophonisten Gene Emmons, Houston Person, Willis Jackson oder Eddie Harris mitwirkte. Rockmusik verkörperte in den 60ern und 70ern ein Gefühl von Freiheit. So verwundert es nicht, dass diese immer wieder dort in Liedern zum Thema wurde. Zweimal I'm Free, es handelt sich aber um komplett voneinander unabhängige Songs. Beide Male nicht die Originalversion, zuerst The Who, die ihre Komposition bereits in den 60ern aufgenommen hatten, für den Soundtrack ihrer Rockoper Tommy das Lied aber nochmals einspielten. Am Piano Nicky Hopkins und am Schlagzeug Kenny Jones, der Keith Moon vertrat, der gerade mit Filmaufnahmen beschäftigt war. Übrigens wurde Kenny Jones von den Small Faces nach Keith Moons Tod Ende der 70er Jahre dessen permanenter Nachfolger bei The Who. Danach die Rolling Stones, die 1969 im Madison Square Garden eine ihrer Single-B-Seiten live zum Besten gaben. Die Aufnahme schaffte es aber nicht auf die Originalausgabe von Get Your Yeah Yeahs Out. Yeah. going to sit down, tell my mom. I'm going home, sit down and tell my mom. I'm going home, sit down and tell my mom. Cause there's no way for me to get alone. These low-down women mama, they treated you our post on wrong. Mama treated me wrong. See low down women, mama treated your post on wrong. See low down women, mama treated your post on wrong. And there's no way for him to get alone. They treated me like my poor heart was made of a rock of stone. Mama made of a rock of stone. Treat me like my poor heart was made of a rock of stone. Treat me like my poor heart was made of a rock of stone. And that's no way for me to get alone. You know that was enough, mama, to make your son wish he's dead and gone. Mama wished I was dead and gone. That is enough, make your son, mama, wish he's dead and gone. That is enough, make your son, mama, wish he's dead and gone. Cause there's no way for him to get alone. It's heard on the roadside. I cried alone, all by myself. I cried alone by myself. I stood on the roadside and cried alone by myself. I stood on the roadside and cried alone by myself. And there's no way for me to get alone. I was wanting the train to come along and take me away from here. Friend, take me away from here. Let the train come along and take me away from here. And that's no way for me to get alone. Stones-Kenner haben beim letzten Lied natürlich Prodigal Son von Badger's Banquet erkannt. Das hatte Referent Robert Wilkins 1964 in einer 10-minütigen Version eingespielt. Ausgangsmaterial war aber seine 1929 eingespielte Shellac-Platte von That's No Way to Get Along. Den Saxophonisten Willis Carter Tale Jackson hatte ich bereits im Zusammenhang mit dem Organisten Sonny Phillips von Boogaloo Jones erwähnt. Nun eine Live-Aufnahme von 1964, Carter Tale. I'm Thank you. Besetzung bei dem Titel Garter Till, den wir eben hörten, liefere ich jetzt nach. Willis Jackson Tenorsaxophon, Pat Martino Gitarre, Frank Robinson Trompete, Carl Wilson Orgel und Joe Hendrick Schlagzeug. Da ist mir eigentlich außer Willis Jackson nur noch Pat Martino bekannt. Einen unterschiedlichen Bekanntheitsgrad haben natürlich auch die folgenden drei Interpreten. George Harrison, ein Beatle, mehr muss man da eigentlich nicht sagen. The Voices of East Harlem existierten von 1969 bis 1974 und waren aus einem Sozialprojekt für Jugendliche entstanden. Das Vokalensemble war dementsprechend im Alter zwischen 12 und 21, spielte aber auf den 1970er Isle of Wight Festival und auf dem Soul to Soul Concert 1971 in Ghana, beides filmisch dokumentiert, aber ob es veröffentlicht ist, das ist mir nicht bekannt. Ricky Lee Jones, Liedermacher und Gitarristin, kann man auch als bekannte Musikerin einstufen. Die drei folgenden Titel: George Harrison, Woman Don't You Cry For Me von 1976, The Voices of East Harlem, Oxford Town 1971 und Ricky Lee Jones, Chuck E's in Love von 1979. Alle haben eines gemeinsam, nämlich den Bassisten Willie Weeks aus North Carolina, der Bekanntheit durch sein 3 Minuten Bass-Solo auf Donny Hathaways Voices Inside erhielt und später zu einem der gefragtesten Studiobassisten wurde. I'm gonna leave you here. I'm gonna. Tenorsaxophonist Albert Ayler, 1936 bis 1970, wird immer als einer der herausragenden Free-Jazzer bezeichnet. Warum, werden wir auch gleich hören. Aber in den 50er Jahren spielte er in der Band des Blues-Sängers und Harmonikaspielers Little Walter und danach sogar als Soldat in einem Regimentsorchester. Von den beiden letztgenannten Ereignissen gibt es keine Tondokumente, daher gibt es stattdessen Ghosts Variation No. 1 von 1964 mit Gary Peacock am Bass und Sonny Murray am Schlagzeug. Thank you.